Heute wird Irina Cesteni sprechen. Sie ist Lehrbeauftragte am Institut für Politikwissenschaft und hat eine Studie verfasst über Karl Kraus in der Warnung. Heute wird sie zu uns sprechen über die Theorie des autoritären Charakters. Ich habe einen Vortrag genannt, die Theorie des autoritären Charakters, weil ich mich nicht nur auf die empirischen Studien zum autoritären Charakter beziehe, sondern auch auf den Zusammenhang dieser Studien innerhalb der Philosophie und der kritischen Theorie im Ganzen. Zunächst einige Vorbemerkungen zur Fragestellung und dem Status innerhalb der kritischen Theorie. Die Ausgangsfragen für die Entwicklung dieser Theorie, der vom autoritären Charakter, lauten, paraphrasiert, wodurch kommt es zum Fortbestand von Unmündigkeit und Fremdbestimmung, trotz des bürgerlich-demokratischen Anspruchs, Individuation und Autonomie zu verwirklichen? In welchem Verhältnis steht das demokratische Bewusstsein zum faschistischen? Inwiefern ist es ihnen tatsächlich antagonistisch entgegengesetzt? Und inwiefern entwickelt sich unter demokratischen Verhältnissen bereits Bewusstseinslagen, die die Menschen für faschistische Propaganda anfällig machen? Das Spezifikum der kritischen Theorie vom potenziell faschistischen Subjekt im Unterschied zu anderen Autoritarismustheorien besteht in der Verknüpfung ihrer psychoanalytischen Überlegungen mit einer kritischen Gesellschaftsanalyse und mit zivilisationskritischen Gedanken. Die Studien zum autoritären Charakter, die empirischen Studien, die am Institut für Sozialforschung durchgeführt wurden, sollten deshalb stets im Kontext der ungefähr zeitgleich entstandenen Dialektik der Aufklärung und der soziologischen Schriften von Max Horkheimer und Adorno rezipiert werden. Zeitgleich heißt in den 40er Jahren, ja, man kann das nicht genau datieren, denn es gibt ja auch schon Vorstudien, die Studien zu Autorität und Familie in den 30er Jahren und die Folgestudien aus der Nachkriegszeit, aber tatsächlich, wo ist beides parallel etwa entstanden. Die Entstehung des autoritären Charakters als des potenziell faschistischen Subjekts gehört einem Stadium der gesellschaftlichen Entwicklung an, in dem personengebundene, unmittelbare Formen der Entmündigung durch Autoritätsverhältnisse sukzessive zugunsten Anonymisierter zurücktreten, ohne dass der Zuwachs an individueller Freiheit durch eine soziale und psychische Emanzipation der Subjekte hinreichend abgesichert werden. Aus den Widersprüchen der modernen Gesellschaft resultieren Ängste, Aggressionen und die Neigung, innere Konflikte auf die Außenwelt zu projizieren. Sie führen zu einer Disposition vieler Menschen für antidemokratische Haltungen. Die empirischen Studien zum Thema Autorität, die das Frankfurter Institut für Sozialforschung in den 30er und 40er Jahren im US-amerikanischen Exil durchführte, waren von der Frage motiviert, wie die Anfälligkeit der Menschen für faschistische und speziell für antisemitische Propaganda zu erklären sein. Ausgangspunkt der Studie war die These, dass die Überzeugungen und die Charakterzüge einer Person ein gemeinsames Syndrom bilden. Je irrationaler die Überzeugungen erscheinen, sei es, weil sie den materiellen Interessen ihrer Vertreter zuwiderlaufen, sei es, weil sie mit dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis unvereinbar sind, umso tiefer verwurzeln sie in psychischen Bedürfnissen, also Trieben, emotionalen Impulsen und Wünschen. Die Beschädigungen, aus denen eine Disposition für faschistische Haltungen resultieren kann, sind bei der Mehrheit der Bevölkerung mittelstark ausgeprägt. hinsichtlich der Elemente einer autoritären Charakterstruktur lassen sie sich in drei Gruppen zusammenfassen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Vorher noch eine Anmerkung zur Stereotypiebildung. Antisemitismus und andere Formen rechtsradikaler Stereotypie sind demzufolge nicht vom Objekt motiviert, also vom Objekt der Diskriminierung, sondern von der Psyche ihrer Vertreter. Adorno prägte für diesen Sachverhalt den Begriff des funktionalen Charakters des Antisemitismus. Nachzulesen ist Kapitel 16 im ersten Band der Studies in the Authoritarian Personality, beziehungsweise auch in der deutschen Ausgabe der Adorno-Kapitel enthalten. Es gibt dort ein Unterkapitel mit dem Titel Der funktionale Charakter des Antisemitismus, aber das ganze Kapitel 16 beschäftigt sich mit dieser Frage. Um also rechtsradikale Einstellungen wirksam bekämpfen zu können, gilt es, die Psyche der Aggressoren und weniger die Eigenschaften oder das Verhalten der Opfer zu analysieren. Nun zunächst einmal zum Gesamtbild des autoritären Charakters und zu seinen einzelnen Dimensionen. Sie haben sicher schon von der berühmten F-Skala gehört, die entwickelt wurde auf der Basis empirischer Teilstudien. Ich fasse aber diese einzelnen Dimensionen dieser Skala, die dort also als Variablen aufgestellt wurden zur Erstellung von Fragebögen, die fasse ich jetzt in drei Gruppen zusammen. Zuerst autoritäre Aggression und autoritäre Unterwürfigkeit. Die Neigung, nach oben zu buckeln und nach unten zu treten, ist vermutlich so alt wie gesellschaftliche Herrschaft selbst. Wird dieses Verhalten als reflexartiges gleichsam automatisiert und zudem affektiv besetzt, dann handelt es sich um ein Element des autoritären Charakters. Zu gehorchen, zu befehlen und den wirklichen oder vermeintlichen Ungehorsam anderer der Bestrafung zuzuführen, wird zur psychischen Notwendigkeit, allerdings kaschiert durch moralisierende Rechtfertigung. Psychische Voraussetzung ist die unzureichende Ausbildung einer inneren Autorität, des eigenen Gewissens. Ein solches wird durch die fraglos adaptierten Befehle von oben ersetzt. Aber die politische Psychologie der autoritären Aggression reicht weit über dieses sogenannte Radfahrersyndrom hinaus. Viele Menschen erfahren sich in der modernen Gesellschaft als austauschbar, fremdbestimmt und abhängig und reagieren darauf mit einer Sehnsucht nach Gratifikation bietenden, idealisierten Autoritäten der Eigengruppe, zum Beispiel in Gestalt politischer oder religiöser Führer, welche Hoffnung auf eine Belohnung der Anpassungsleistung bieten und die eigene Person von Verantwortung entlasten. An die Stelle einer solchen Identifikationsfigur kann aber durch einen Abstraktionsvorgang auch die Identifikation mit der Eigengruppe und mit gesellschaftlicher Macht im Allgemeinen treten. Also etwa mit der Nation oder mit dem Deutschtum oder solchen Abstrakten. Die aus Unterwerfung und Angst entspringenden Aggressionen transformieren sich in ein Strafbedürfnis gegenüber devianten Einzelpersonen, Opponenten und Minoritäten, wobei die Aggression besonders stark ausbricht, wenn von einer als schwach eingestuften Minorität zugleich behauptet wird, sie habe mehr Einfluss als ihr zukommt. Daher wird die besondere Attraktivität des Antisemitismus für die autoritäre Aggression. Autoritäre Unterwürfigkeit und autoritäre Aggression manifestieren sich als Lust an der Selbstzurichtung und am Beherrschtwerden einerseits sowie als Lust an Befehlen und Strafen bzw. in der Identifikation mit Befehlenden und Strafenden andererseits. Nun zur zweiten von mir zusammengefassten Dimensionengruppe. Anti-Intrazeption, Machtdenken und Kraftmeierei Destruktivität und Zynismus. Das sind also auf der S-Skala drei Unterpunkte. Bezeichnend für den autoritären Charakter ist des Weiteren die oft nur dürftig rationalisierte Verherrlichung von Macht, Stärke und Gewalt. Anstatt sich die eigenen Schwächen einzugestehen, zeichnen die Betroffenen ein Selbstbild, das in übertriebener Weise von Robustheit und Erfolg geprägt ist und sie deshalb für jede Art von Siegerideologie prädestiniert. Unter Anti-Infrazeption verstehen Adorno und seine Mitarbeiter die Abwehr eines Sensiblen von der modernen Kunst bis zur Hilfe für Verfolgte. Und Intrazeption ist eher mit Sensibilität und Empathievermögen konnotiert, Anti-Intrazeption gegen die Unfähigkeit dazu. Im Extremfall werden andere Menschen kaum anders als Dinge wahrgenommen und auf ihren materiellen Nutzen oder ihre Quälbarkeit hin taxiert. Damit glauben die Destruktiven und die von Adorno sogenannten Kraftmeier nicht ganz ohne Grund, sich Vorteile im Konkurrenzkampf aller gegen alle zu verschaffen. Die Unfähigkeit zur Selbstreflexion führt nach Adorno dazu, dass die eigenen nicht akzeptierten Kriege, Wünsche und Ängste in verzerrter Form auf diskriminierte Fremdgruppen projiziert werden. Diesen Gedanken werde ich im Folgenden in verschiedenen Kontexten wieder aufgreifen. Ein verbreitetes Stereotyp, wie das vom sexuell zügellosen Schwarzen oder Juden erlaubt ist, jene Triebe und Ängste in einer weithin akzeptierten Weise zu kanalisieren, ohne sich die eigenen Konflikte bewusst machen zu müssen. Zynismus und extremes Misstrauen gegenüber allen Neuen und Fremden ersetzen dann die Self-Awareness und führen zu einer kaum mehr rationalisierten Destruktivität gegenüber den Diskriminierten. Während psychologisch im Extremfall eine generell asoziale Persönlichkeit entsteht, wird auf der Ebene der politischen Überzeugungen alles in ein starres Freund-Feind-Schema eingeordnet. Der Verlust an Empathie, das heißt ans Mitgefühl mit den Opfern und ihren Leiden, bildet schon unter demokratischen Verhältnissen eine Voraussetzung für die Legitimation inhumaner Politik. Im Faschismus disponiert er die Menschen zur Duldung oder gar Beteiligung an systematisierten Gewaltverbrechen und anderen staatlich organisierten Grausamkeiten. Nun zur dritten Gruppe: Aberglaube, Stereotypie und Konventionalismus. Sie lassen sich als drei Varianten begreifen, emotionalen und intellektuellen Halt in einem starren Weltbild zu suchen. Insbesondere dem Aberglauben, soweit er für die Analyse des autoritären Charakters in Betracht kommt, liegt gesellschaftlich produzierte Angst zugrunde. Komplexe Herrschaftsverhältnisse sowie schwer durchschaubare politische und ökonomische Mechanismen werden durch die Fixierung auf Irrationales in eine falsche Konkretheit überführt. Vermittelt stereotyper Fremdgruppenbilder können paranoide Tendenzen kanalisiert und nicht integrierte, unbewusste Impulse nach außen projiziert werden. Während kritische Erkenntnis durch Selbstzensur unterbunden wird, findet das menschliche Leid und Elend mit Hilfe simplifizierender Weltbilder eine, wenn auch krude, Erklärung. In den verschiedenen Teilstudien zu Antisemitismus und Ethnozentrismus, die vom Institut für Sozialforschung zur Erforschung des autoritären Charakters durchgeführt wurden, fiel auf, dass die jeweils diskriminierte Minorität, auf die der Hass der Befragten sich richtete, als bedrohlich imaginiert wurde, obwohl es dafür keine reale Basis gab. An dieser Stelle möchte ich die von Daniel Levinson ausgearbeiteten Untersuchungsergebnisse, die in der amerikanischen Fassung der Studies enthalten sind, zur Lektüre empfehlen. Das sind Kapitel 3 und 4 im ersten Band. Diese Teilstudien sind leider sehr wenig bekannt, werden wenig rezipiert gegenüber der eben ins Deutsche übertragenen Ausgabe der Adorno-Kapitel. Aber es empfiehlt sich durchaus, die ebenfalls anzuschauen. Gerdensen stimmt mit Adorno darin überein, dass im erstarrten Stereotyp von der bedrohlichen Minorität die Ängste, die destruktiven Bestrebungen und die Omnipotenzfantasien der Vorurteilsfreude zum Ausdruck kommen. Deshalb ist es nicht unbedingt notwendig, dass der Stereotypie eine reale Bedrohung zugrunde liegt, denn die Meinung über das Objekt dieser Diskriminierung folgt intrinsischen Regeln und steht daher von vornherein fest. Durch Starrheit ist darüber hinaus der Konventionalismus charakterisiert. Gemeint ist hier ein Festhalten an den Middle Class Values, allgemeiner an den Normen der Eigengruppe, die abhängig von Milieu und Epoche variieren. Ein starres Festhalten also, das nicht mit der Verinnerlichung dieser Normen in Form ihrer Integration in die Persönlichkeit einhergeht. Da sie sich insgeheim gegen diese Normen auflehnen, verteidigen die Autoritären sie umso aggressiver nach außen hin und lauern darauf, Verstöße durch deviante Personen zu ahnden oder ahnden zu lassen. Sind Internalisierung und Integration der fraglichen Normen hingegen gelungen, dann kann deviantes Verhalten anderer gelassener beurteilt werden. Und es kristallisiert sich eine für den Faschismus weniger anfällige Charakterstruktur heraus, auch bei den Konventionellen. Das ist die These. Das starke Strafbedürfnis indiziert also misslungene Zivilisation. Die kulturellen Codes sind insgeheim so verhasst. Bei der Triebverzicht, den ihre Adaption erfordert, gesellschaftlich nicht mit einem entsprechenden Zuwachs an Selbstbestimmung, Glück und materieller Sicherheit ausgeglichen wird. Die blinde Idealisierung der Eigengruppe und die widerwillige Unterwerfung unter deren Normen zeitigen eine fatale Dynamik. Denn der Groll, die Frustrationen und Aggressionen, die sich daraus ergeben, werden vom Bewusstsein der Autoritären nicht als Widerständige zugelassen, sondern auf Fremdgruppen projiziert. Soweit das Charakterbild, wie es in den Studies beschrieben und durch diese Befragungen, diese empirischen Befragungen auch verifiziert wurde. Auf eine Wiedergabe der Charaktersubtypen, zu denen sich nach Adorno diese Dimensionen des autoritären Charakters verdichten, verzichte ich an dieser Stelle zugunsten einer Darlegung des zivilisationskritischen, historischen und soziologischen Zusammenhangs, ohne den die Theorie des autoritären Charakters nicht adäquat rezipiert werden kann. Wenn Sie das nachlesen möchten, und es empfiehlt sich auf jeden Fall, falls Sie eine Arbeit über dieses Thema schreiben möchten, dann der folgende Hinweis: jene Typologie bildet das Kapitel 19 im ersten Band der Studies in the Authoritarian Personality und ist auch in der deutschen Ausgabe der Adorno-Kapitel enthalten. Gerade die Subtypen und Symptome haben sich als historisch veränderlich erwiesen. Bereits eine in Nachkriegsdeutschland durchgeführte Folgestudie des Instituts für Sozialforschung registrierte in dieser Hinsicht signifikante Verschiebungen. Nachdem ich nun das Charakterbild beschrieben habe, zur Aktualität dieses Konzepts, zentrale Bestimmungen der Persönlichkeitsstruktur treffen auch heute noch zu, aber sie können sich eben, wie gesagt, zu sehr unterschiedlichen Typen autoritären Bewusstseins, potenziell faschistischen Bewusstseins verdichten. Weniger überzeugend erscheinen mir hingegen die Ableitung der psychischen Deformationen aus der frühen Kindheit und aus der familiären Sozialisation gemäß dem heuristisch sicherlich wertvollen Schemata Sigmund Freuds. Diesen Punkt lasse ich deswegen eher beiseite. Die diesbezüglichen Ausführungen sind vor allem im zweiten Band der Studies enthalten. Also wenn Sie vorwiegend da interessiert sind, dann empfehle ich Ihnen, diese Teile zu studieren. Um das Konzept zu aktualisieren, ist meines Erachtens eine stärkere Berücksichtigung der sekundären Sozialisation durch die Kulturindustrie, die von ihr geprägte Peer Group sowie Institutionen wie Schule und Vereine erforderlich. Dass deren Einfluss wächst, haben auch Horkheimer und Adorno schon erkannt. In den empirischen Studien bleibt dieser Gedanke jedoch marginal. Inzwischen ging die Entwicklung dessen dahin, dass gegenüber der Fixierung auf eine väterliche Autoritätsfigur, die auf die Gruppe zugenommen hat, der Gruppenzwang und der Einfluss der Gesamtgesellschaft somit dominierend geworden sind. Dieser Zwang zur Annahme einer Gruppenidentität, zur Identifikation mit deren Maßgaben, korreliert stets mit einem Verlust an Autonomie, psychologisch gesprochen oder psychoanalytisch gesprochen mit Ich-Verlust, soziologisch mit Unfreiheit und tendiert zur feindseligen Abgrenzung nach außen. Die inhaltliche Orientierung des demokratischen Gesellschaft weicht naturgemäß erheblich von derjenigen der faschistischen ab. Sie vermag es sogar, Druck in Richtung nicht-faschistischen Bewusstseins auszuüben, dem antidemokratischen, gesellschaftlich desintegrativen Bewusstsein entgegenzuwirken. Bedenklich ist gleichwohl die Form dieser Bewusstseinsbildung. Denn wer sich demokratischen Grundsätzen gedankenlos aus bloßer Angst vor Ausschluss aus der Gemeinschaft fügt, wird unter veränderten Bedingungen auch eher bereit sein, den faschistischen Parolen zu folgen, seien sie nun antisemitischer, rassistischer oder sonst menschenverachtender Natur. Was propagiert wird, ist nicht durch die individuelle Psychologie der Beteiligten oder durch anthropologische Konstanten bestimmt, sondern primär von ökonomischen und machtpolitischen Interessen. Solange Herrschaft fortbesteht, wird demnach auch das potenziell faschistische Subjekt reproduziert. Die Frage, die sich hier stellt, lautet: Warum konnte bisher keine Versöhnung von freier Individualität und Kollektivität erzielt werden, obwohl doch die extreme Produktivkraftsteigerung im Verlauf der vergangenen beiden Jahrhunderte Herrschaft zunehmend überflüssig und überwindbar macht? In den öffentlichen Debatten manifestiert sich dieser Widerspruch dergestalt, dass Individualität und Kollektivität gegeneinander ausgespielt werden, wobei paradoxerweise Individualität von denjenigen verteidigt wird, die gesellschaftskonform und damit herrschaftskonform argumentieren, Kollektivität hingegen von denen, die doch gerade eine umfassende Emanzipation erreichen möchten. Dass es zu solcher Paradoxie kommt, ist meines Erachtens in der falschen Antithese begründet, denn wahre Autonomie ist nur in einer solidarischen Gesellschaft möglich. Und der Antithese als solche liegt also meines Erachtens der Fehler und nicht darin, sie nach der einen oder anderen Seite hin aufzulösen. Warum aber Autonomie in der bisherigen Geschichte nicht verwirklicht werden konnte, ist aus der Sicht der kritischen Theorie zivilisationskritisch, historisch sowie soziologisch und sozialphilosophisch erklärbar. Und meine folgende Darstellung ist nach diesen drei Schwerpunkten gegliedert. Also zunächst zu den zivilisationskritischen Überlegungen. deren Kontext eben meines Erachtens die Studie zum autoritären Charakter erst ihre theoretische Wirkungsmächtigkeit entfaltet. Unsere Zivilisation fordert von den Menschen ein hohes Maß an Selbstbeherrschung. Damit das moderne Leben reibungslos funktioniert, müssen Triebe kontrolliert, spontane Wünsche und Bedürfnisse zurückgestellt, widerständige Impulse und Gedanken zensiert werden. Das ist aber auf die Dauer nur realisierbar, wenn die Subjekte sich selbst disziplinieren, während in früheren Gesellschaftsformen die Triebkontrolle eher durch Strafe von außen bewirkt wurde. Gelingt die Verinnerlichung zivilisatorischer Standards mithilfe der Heranbildung von Moral und Gewissen, dann findet die Triebsublimation im besten Fall auf sanfte Weise statt. Die Instanz des Gewissens wird in die Charakterstruktur der einzelnen Subjekte integriert, als etwas Eigenes erfahren, und den sublimierten Trieben bieten sich vielfältige Möglichkeiten, in konstruktiver Weise, zum Beispiel in einer künstlerischen Tätigkeit, wirksam zu werden. Voraussetzung hierfür ist eine Form der Sozialisation und des sozialen Lebens, in der die zivilisatorischen Ansprüche nicht als feindselig und bedrohlich, sondern als hilfreich und vernünftig erfahren werden. Je mehr die Menschen ihre Disziplinierung aber mit Angst und Aggression verbindet, umso feindseliger werden sie, offen oder insgeheim, der Zivilisation entgegenüberstehen. Dies betrifft sowohl die familiäre Situation als auch die Konfrontation mit gesellschaftlichen Institutionen im Erwachsenenalter. Zivilisatorische Ansprüche werden dann zwar bis zu einem gewissen Grad internalisiert, können aber nicht in die eigene Persönlichkeit, in den eigenen Charakter integriert werden, sodass eine ständige Aggressivität gegen sich selbst und andere die Folge ist. Die daraus resultierende Deformation der Psyche und des Denkens beschreiben Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung mit den zentralen Begriffen pathische oder auch falsche Projektion und Mimesis, beziehungsweise Mimesis-Kapitel. Bei der pathischen Projektion handelt es sich um die, ich zitiere, Übertragung gesellschaftlich tabuierter Regeln des Subjekts auf das Objekt. Die eigenen Deformationen werden zwanghaft nach außen projiziert und treten so an die Stelle offener Wahrnehmung und Erfahrung der Außenwelt. Auf die referierten Charakterdimensionen bezogen lässt sich feststellen, dass die autoritäre Aggression im Strafbedürfnis das eigene Hadern mit den zivilisatorisch bedingten Verboten ausagiert, während der menschenverachtende Zynismus die eigene Destruktivität der ganzen Menschheit bzw. bestimmten Fremdgruppen zuordnet. Als weitere Beispiele möchte ich den Hass auf die Moderne und ihre Kunst anführen, der von der Unfähigkeit zeugt, Widersprüche und Irritationen auszuhalten, sowie die Verachtung sozialer und physischer Schwäche, eine Verachtung, die anzeigt, dass die Gewissensbildung misslungen ist. All diese Faktoren der Erfahrungsunfähigkeit indizieren jene pathische Projektion der Deformation nach außen. Die Fähigkeit zur spontanen Erfahrung an der Außenwelt wird auch durch das zivilisatorische Mimesis-Tabu beeinträchtigt. Die angeborene Neigung, andere zu imitieren und allgemeiner der Außenwelt sich mimetisch anzugleichen und anzuschmiegen, wird von den bürgerlichen Konventionen geächtet. Sie gilt als peinliches Zeichen von Schwäche. Der autoritäre Charakter findet hierfür keine andere Kompensation als die umgrenzte Sistierung des Mimesis-Tabus zu destruktiven Zwecken. Während er die kindlichen, unschuldig lustvollen, anarchischen Formen der Mimesis verachtet, erlaubt er die Mimesis an das selbst entworfene Bild der diskriminierten Minorität. also antirassistisch konstruierte Figur des Schwarzen oder Ausländers und an die antisemitisch konstruierte Figur des Juden, etwa des Trödeljuden oder des intellektuellen jüdischen Medienvertreters oder Anwalts, was auch immer. Heute spielt sich diese traditionelle Figur des sogenannten Trödeljuden keine Rolle. Nach dem gleichen Schema wird die Angleichung an die Tierwelt strukturiert, die ans Raubtier zugelassen und pseudophilosophisch legitimiert, die an die zarteren Regungen und an das Leiden tabuiert. Nicht-autoritäre Varianten der Kompensation für das Tabu über kindliche Mimesis stellen hingegen Alltagsfantasien, etwa auch selbstironische, surreale, anarchisch-witzige Fantasien und ästhetische Produktionen dar, also künstlerische Betätigung. In der Dialektik der Aufklärung wird darüber hinaus auf einer höheren Abstraktionsebene die Technik als Mimesis ans Tote begriffen. Das möchte ich jetzt hier nicht weiter ausführen, weil es ja mehr um subjektive Seite und um autoritären Charakter geht. Sowohl diese verzerrte Form von Mimesis als auch die pathische Projektion sind dagegen vom Ausfall der Selbstreflexion charakterisiert. Weder die eigenen Defizite noch der Vorgang der Projektion werden den Autoritären bewusst. Dieser Ausfall der Selbstbesinnung ermöglicht es, dass selbst die evidentesten Widersprüche der faschistoiden Ideologie ihren Vertretern nicht zu denken geben. Insbesondere die Verurteilung von Verhaltensweisen bei der Fremdgruppe bei gleichzeitiger Verherrlichung desselben Verhaltens bei der Eigengruppe. Das betont insbesondere auch Jensen. Oder die häufig vorzufindende Tendenz zu einander ausschließenden Vorwürfen. Beispiele für den ersten Punkt wären das, was bei den Diskriminierten als Habgier oder übereifriges Streben diffamiert wird, bei der Eigengruppe, bei der Majorität dann als Geschäftstüchtigkeit und Leistungsbereitschaft gedeutet wird. Oder zum zweiten Punkt, einerseits wird den Diskriminierten, insbesondere auch der jüdischen Minorität, Überängstlichkeit vorgeworfen, die würden sich dauernd zu Unrecht verfolgt fühlen, und andererseits, wenn es dann um die nationalsozialistische Verfolgung geht, wird ihnen auch wieder vorgeworfen, einen Mangel an Vorsicht, nicht rechtzeitig die Gefahr erkannt zu haben. Also das wären Beispiele für einander ausschließende Vorwürfe. Ja, die Liste lässt sich sicher noch lange fortsetzen. Etwa das Verhältnis von Machtgier, das andere oder Selbstschutz, also was bei den eigenen als Selbstschutz, als notwendige Form der Selbstverteidigung erscheint, als sich wehren gegenüber Ungerechtigkeit und Verfolgung, das wird den anderen, den Diskriminierten, als Machtgier oder Dominanzstreben zum Vorwurf gemacht. Hartnäckig wird auch der Widersinn reproduziert, einerseits Assimilation, zwecks Integration einzufordern und andererseits die Exklusion der diskriminierten Minorität zu betreiben. Das gilt auch insbesondere für den Antisemitismus, zum Teil lässt es sich aber auch in Bezug auf andere diskriminierte Minoritäten feststellen. All diese miteinander inkompatiblen Behauptungen, Anschuldigungen und Forderungen werden durch eine von Stereotypie verzerrte Wahrnehmung ermöglicht. Denn man fragt sich ja, warum kommt es den Vertretern solcher Überzeugungen, dieser eklatante Widerspruch in dem, was sie vertreten, nicht zu Bewusstsein. Und das ist eben nur dadurch möglich, dass es ein solches Raster gibt, eine solche Stereotypie, in die alle Phänomene eingeordnet werden. Eine Stelle abwägender, autonome Urteilsbildung tritt die gleichsam automatisierte Einordnung der Erscheinungen in ein vorstrukturiertes Weltbild. Dieses starre Weltbild entsteht natürlich nicht aus dem Nichts, rein individuell, von der Psyche, von den Verrücktheiten der einzelnen vorurteilsbeladenen Personen bestimmt, sondern es ist immer schon präformiert durch historisch tradierte und gesellschaftlich geprägte diskriminierende Stereotypen. Ein paar historische Bemerkungen in aller Kürze. Den Hauptgrund dafür, dass Zivilisation misslingt, indem sie beständig ihr eigenes Gegenteil, die antizivilisatorischen Tendenzen hervorbringt, sehen die Vertreter der kritischen Theorie darin, dass die abendländische Zivilisation in der bisherigen Geschichte an Herrschaft gebunden gewesen sei. Die jeweils Herrschenden haben demzufolge ihre Formen von Moral, Kontrolle, Konventionen den Beherrschten aufgezwungen, die sich ihnen eher widerwillig unterwerfen mussten. Diese These ist nicht ganz unproblematisch, weil sie die Beherrschten nur als Objekte ansieht und deren eigenen nicht durch hegemonial erzwungene Strategien der Selbstkontrolle ausgrenzt. Aus heuristischen Gründen werde ich darauf nicht näher eingehen, aber zu bedenken geben, dass dieser Eigensinn der Beherrschten vermutlich seit jeher ein Gegengewicht zu den destruktiven Seiten der Disziplinierung von oben gebildet hat. Im Unterschied zu früheren Gesellschaftsformen ist die weitreichende Internalisierung der Disziplin bzw. der Triebkontrolle ein Spezifikum der bürgerlichen Gesellschaft, auch im Unterschied zu anderen bestehenden Gesellschaftsformen. Horkheimer und Adorno gingen mit Freud davon aus, dass diese Internalisierung im 19. Jahrhundert hauptsächlich durch die Identifikation mit dem Vater vermittelt wurde. Diese Identifikation mit dem starken, selbstständigen Vater war insofern ambivalent, als sie einerseits die Problematik der gewaltsamen Triebsublimation hervorbrachte und andererseits das Bestreben, selbst so autonom zu werden wie der gefürchtete und bewunderte Erwachsene. Da aus Gründen der ökonomischen Entwicklung aber das autonome Subjekt aus dem Wirtschaftsleben weitgehend verschwunden ist, dominieren im 20. Jahrhundert zunehmend die problematischen Seiten dieser Identifikation. Die Heranwachsenden erkennen die Abhängigkeit der Väter und suchen deshalb nach Ersatzfiguren in Gestalt politischer Führer und anderer Autoritäten oder eben nach abstrakteren Konstruktionen, wie ich sie vorhin genannt habe, eben der Nation oder einer anderen Art von Eigentum. Die fortschreitende Anonymisierung der Herrschaftsverhältnisse wird durch eine irrationale Personalisierung gleichsam ausgeglichen. Autoritätsgebundene Personen schließen sich präfaschistischen und faschistischen Bewegungen an, weil sie jene Sicherheit und jene Aufwertung der Einzelnen in der Gemeinschaft versprechen, nach der die beschädigten Subjekte sich sehen. Dabei ist die Entstehung dieser Bewegung nicht primär psychologisch bedingt, denn ohne die Förderung durch den antidemokratischen Teil des Kapitals haben sie keine Chance, Macht und Einfluss zu gewinnen. Dass sie aber Zulauf von Menschen erhalten, deren materielle Interessen sie in Wirklichkeit nicht vertreten, sondern eben nur zum Schein, ist ohne die skizzierten psychologischen Theoremen nicht erklärbar. Das 20. Jahrhundert kann als Epoche einer extremen Verunsicherung angesehen werden, welche die beschädigten Bedürfnisse nach einer Scheinsicherheit durch starre Freund-Feind-Schemata, Schwarz-Weiß-Denken, Omnipotenz-Fantasien im Hinblick auf die Eigengruppe, sich beschützt fühlen durch die Organisation und ihren Führer sowie Schicksalsgläubigkeit hervorbringt. Das ist also die Verhältnis von Angst als Antrieb für den autoritären Charakter und seine Vorurteilsbildung. In der ökonomisch besonders krisenhaften Zeit, vom Beginn des Ersten bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, erreichte diese Tendenz in Europa den Höhepunkt. Nicht etwa, weil faschistisches Bewusstsein aus Arbeitslosigkeit resultiert, wie es eine banale Phrase möchte, sondern weil ökonomische Krisen ein allgemeines Klima der Angst hervorbringen, in welchem derjenige Teil der Bevölkerung, der zur Vernunft geleiteten Reflexion der Krise wie auch der eigenen Reaktionen auf sie nicht in der Lage ist, bei Vorwiegen jener Defizite des Psychohaushalts, in der faschistischen Propaganda ein Korrelat ihrer destruktiven psychischen Dynamik findet. Es wäre demnach falsch, den autoritären Charakter unmittelbar aus der ökonomischen Krise abzuleiten. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, Ängste zu verarbeiten als diese autoritäre Form. Es gibt keinen Automatismus und es gibt auch keine Gesetzmäßigkeit, nach der ein bestimmtes Individuum zum Faschisten wird. Aber es gibt einfach objektive Bedingungen, die die Entstehung solcher Charaktere fördern. Und damit kommen wir zu den soziologischen Voraussetzungen der Entstehung einer autoritären Charakterstruktur. Wenn ein stabiles Gleichgewicht des Psychohaushalts nur bei ausreichender Gratifikation für die zivilisatorisch auferlegten Versagungen dauerhaft erreicht werden kann, dann hängt sein Gelingen von der Gesellschaft ab. Notwendige Gratifikationen sind dabei materielle Absicherung, Freiheit von Angst vor physische Entbehrung und Bedrohung, Anerkennung und Respekt vor der eigenen Individualität, die Möglichkeit zur Entfaltung jener Fähigkeiten, die eine Kompensation für die subprimierten Primärtriebe in Gestalt erweiterter Bedürfnisse und Aktivitäten erlauben, kurz gefasst jenes glückerfüllte Leben, das die Menschen ersehen, das die Demokratie verspricht, das jedoch chemisch verleugnet werden muss von vielen, weil sie zur Konformität gezwungen werden und sich diese widerständigen Regungen und diese Sehnsucht nicht eingestehen können. Tatsächlich gelingt es der bürgerlichen Gesellschaft in zeitlich und räumlich begrenztem Maße, diese Bedürfnisse zu befriedigen, nur die Voraussetzungen für demokratisches Bewusstsein zu schaffen. Gleichwohl ist in der Grundstruktur der kapitalistischen Gesellschaft das Scheitern der zivilisatorischen Bestrebungen bereits angelegt. In materieller Hinsicht stellt die Abhängigkeit der Befriedigung elementarer Bedürfnisse wie Nahrung und Obdach vom Privateigentum eine den Menschen selten bewusste und noch permanent vorhandene Verunsicherung dar. Der Zwang zum möglichst ertragreichen Verkauf der Arbeit, der eigenen Arbeitskraft macht sie darüber hinaus zu Konkurrenten und bildet damit eine Grundlage für allgemeine Feindseligkeit. Die für den autoritären Charakter so typische Missgunst basiert auf dem gar nicht ganz unberechtigten Gefühl, beständig zu kurz zu kommen. Anstatt aber die strukturell in den Produktions- und Distributionsverhältnissen angelegte Ungerechtigkeit der Mehrwertabschöpfung und der Lohndrückerei zu reflektieren, bildet rechtsradikale Propaganda den verhassten Minoritäten die Schuld an der wirklichen oder fiktiven Misere auf. Anstatt über eine gerechtere Einrichtung der Gesellschaft nachzudenken, in der jeder nach seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten behandelt wird, missgönnen sie noch den Ärmsten in der Gesellschaft, etwa den Asylsuchenden, ihren lächerlich geringen Anteil an den staatlichen Zuwendungen. Auch der Neid auf die Schönen und Reichen erscheint mir, das ist jetzt meine eigene Anmerkung, in diesem Kontext ambivalent. Berechtigt ist er nur als Kritik an gesellschaftlicher Ungleichheit, dagegen weist er als Hass auf das glückliche Leben sowie als personalisierende und damit entpolitisierende Schuldzuschreibung eine Affinität zur nationalsozialistischen Verurteilung des sogenannten Rassenkapitals auf. Neid ist auch für Adorno eine zentrale Kategorie. Eine besonders große Rolle spielt er in der antisemitischen Psychologie, bei den Juden traditionellen Eigenschaften wie Reichtum ohne harte Arbeit, Einfluss, Geist und künstlerische Begabung zugeschrieben werden. Aufgrund ihrer psychischen Deformationen steht die Bewunderung für diese Eigenschaften bei den Autoritären in Hass um. Die eigentlich positiven Eigenschaften der Opfer werden als bedrohlich missdeutet und in ein paranoides Weltbild eingeordnet, das gesellschaftliche Ungleichheit in irrationalster Weise personalisiert. Dabei projiziert das deformierte Bewusstsein die eigenen Besitz- und Aneignungswünsche auf die jüdischen Opfer. So Adorno in diesem Kapitel über Kapitel 16 des Studiums zum autoritären Charakter. Weiter schreibt er an dieser Stelle: Wenn daher die Befragten von der Gerechtigkeit sprechen, die den Juden zuteil werden soll, drücken sie in Wahrheit damit den eigenen Wunsch nach einem ungerechten Zustand aus, wo der Tausch von Äquivalenten durch eine Verteilung aufgrund unvermittelter und irrationaler Machtverhältnisse ersetzt wird. Zitat Ende. Im Nationalsozialismus wurde deutlich, dass die aus Missgunst geborenen Schuldigungen der Legitimation gewaltsamer Ausraubung und Verfolgung dienen. Sie fungieren aber auch allgemein als Medium einer Verkehrung von Täter und Opfer. Es ist jedoch nicht nur eine verblendete Minderheit, explizit Rechtsradikale, die solche Neidgefühle entwickeln. Es sind auch nicht nur psychisch gestörte Subjekte im Sinne einer wirklichen Pathologie. Vielmehr ist die Tendenz dazu in der Majorität der Bevölkerung mehr oder minder ausgeprägt vorhanden, weil sie in den Ungleichheit und Unmündigkeit generierenden Verhältnissen ihre Basis hat. Auch Personen, die sich selbst als demokratisch verstehen, weisen oft diese Neigung zu solchen Neidgefühlen und ihrer Projektion auf bestimmte Minoritäten, insbesondere auch auf die Juden, auf. Solange das Privateigentum an Produktionsmitteln besteht, sind diese Aspekte eines latenten Klimas von Konkurrenz, Neid und Angst nicht zu beseitigen. Die einzelnen Subjekte sind zwar formell frei, sie verfügen über ihre Arbeitskraft und können ihren Beruf und Wohnsitz, anders als im Feudalismus oder in der Sklavenhaltergesellschaft, nach Belieben wählen. Da diese Freiheit aber eben nur eine formelle ist und durch ökonomische Zwänge der Spielraum der persönlichen Entfaltung eng begrenzt wird, entsteht eine Diskrepanz zwischen jedem Schein der Eigenverantwortlichkeit auf der einen Seite und der mit Entmündigung einhergehenden Unfreiheit auf der anderen. Einer zentralen These von Horkheimer und Adorno zufolge zeitigt dieser Antagonismus jenen Hass auf die moderne Gesellschaft, auf Freiheit und Zivilisation, der für den autoritären Charakter kennzeichnend ist. Aufgrund ihrer realen Ohnmacht fühlen sich viele Menschen von dem Anspruch auf Autonomie, den die Gesellschaft an sie heranträgt, überlastet und sind deshalb anfällig für eine Propaganda, wie sie diese Anforderungen entgegen. Auch dieser Widerspruch zwischen Freiheitsideal und wirklicher Unfreiheit ist in der Grundstruktur der Gesellschaft angelegt und kann deshalb nur durch deren Umwälzung aufgehoben werden. Bereits Marx hat indessen darauf hingewiesen, dass es die kapitalistische Gesellschaft ist, die trotz ihrer destruktiven Aspekte erst die materiellen und bewusstseinsmäßigen Bedingungen zur Überwindung der Unfreiheit schafft. Denn die formelle Freiheit überwindet jahrhundertealte personengebundene Abhängigkeitsverhältnisse und sie bringt Ideale hervor, die ihre eigene Begrenztheit im Hinblick auf emanzipatorische Bestrebungen transzendieren. Das Autonome nicht-autoritären Bewusstsein kollidiert zwar ständig mit den gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen, es enthält aber gerade dadurch einen Anreiz für deren Überwindung. Es ist nicht teleologisch festgelegt, ob die Widersprüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit der kapitalistischen Gesellschaft zur Befreiung oder zur autoritären Repression führen, weil sie divergierende Tendenzen hervorbringen. Das emanzipatorische Potenzial, das in jenen Widersprüchen enthalten ist, kann indessen nur verwirklicht werden im Rahmen einer ökonomischen und politischen Umstrukturierung der Gesellschaft, die Vernunft und Solidarität an die Stelle von Privateigentum im Tausch setzt. Denn Autonomie kann nur entfaltet werden, wenn individuelle und kollektive Planung an die Stelle unkontrollierter ökonomischer Mechanismen treten. Ebenso kann die Flucht der unter den Konkurrenzverhältnissen leidenden Menschen in eine verlogene Gemeinschaftsideologie nur dadurch verhindert werden, dass die wahre Versöhnung individueller und kollektiver Interessen in der Grundstruktur der Gesellschaft abgesichert wird und eben kein bloßer Schein, kein bloßer, keine Fiktion von Gemeinschaft bleibt, denn gerade diese Gemeinschaftsideologie, die die wirklichen Antagonismen überformt, bildet ja eine zentrale Basis für diese Dynamik von Identifikation mit der Eigengruppe und Hass nach außen, der nach außen gerichtet wird. Kann dagegen diese Versöhnung individueller und kollektiver Interessen tatsächlich in der Struktur der Gesellschaft gesichert werden? Erst dann könnte eben dieser falsche Widerspruch, auch den ich vorhin in Bezug auf die Diskurse genannt habe, wirken. Stattdessen dominiert aber in den öffentlichen Diskursen die Tendenz, durch die Postulate der Willensfreiheit einerseits und den Verzicht zugunsten der Gemeinschaft andererseits die frühbürgerlichen Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu verwässern oder gar zu verhöhnen. Diese drohen so, ihr subversives Potenzial zu verlieren, was sich auch an der öffentlichen Sprache erkennen lässt. Teils täuschen die immer gleichen Phrasen vom freien Individuum über reale Unfreiheit hinweg, teils wird der Objektcharakter der Beherrschten in offenem Zynismus ausgesprochen. Auch die Einverleibung ursprünglich emanzipatorischer Begriffe in die medial vermittelte Ideologie, zum Beispiel dieser Ausdruck, sich nicht verbiegen lassen, der von den konformsten Medienvertretern gerne verwendet wird, droht die damit konnotierte Idee ihres kritischen Gehaltes zu berauben. Für wissenschaftliche Diskurse gilt diese Kritik ebenso wie für politische. Die teils verleugnete, teils verherrlichte Degradierung der Menschen zu Objekten widerspricht der frühbürgerlichen Ethik von Kant und Hegel ebenso wie den realen Bedürfnissen nach Selbstbestimmung und persönlicher Entfaltung, die die formale Demokratie hervorbringt. Je mehr die Menschen aber als Objekte sich fühlen, ohne diesen Objektstatus angemessen reflektieren zu können, umso anfälliger sind sie für eine Propaganda, die den beschädigten Narzissmus anspricht und zugleich Entmündigung, leicht verbrämt durch propagandistische Phasen von Gehorsam und Treue, als Ziel erscheinen lässt. Fremdbestimmung erscheint erträglicher, wenn sie durch eine angebliche gemeinsame Mission der Herrschenden und Beherrschten gerechtfertigt wird, wie es in allen faschistischen Bewegungen geschieht. Politische Parolen wie die Rettung des Abendlandes vor ausländischen Barbaren oder der starke Staat, der innen für Ruhe und Ordnung sorgt und sich außen eine Weltmachtstellung sichert, sowie krude Ideologeme von der Schicksalhaftigkeit des historischen Geschehens erleichtern den Anhängern autoritärer Bewegungen die eigene Unterwerfung. Die Irrationalität solcher Unterwerfung erscheint dann als vernünftig, ihre Feigheit als nötige Aufopferung. Mitnichten ist diese Verkehrung in der Beurteilung des eigenen Verhaltens ausschließlich dem manifest rechtsradikalen Bewusstsein zuzuordnen. Vielmehr sorgen auch die durch die Kulturindustrie der demokratischen Gesellschaft vermittelten Sprachregelungen und Stereotype dafür, dass unreflektierte Anpassung als cool und smart aufgewertet, Verweigerung und Widerstand hingegen geächtet werden. Insbesondere Adorno befasste sich in diesem Kontext auch mit dem Phänomen der Astrologie, um an diesem Gegenstand zu zeigen, wie in einer scheinbar harmlosen und unpolitischen Sparte der Medienkultur ein irrationales Bewusstsein gefördert wird, das Affinitäten zur faschistischen Propaganda aufweist, insofern es Konformismus unterstützt und die Rezipienten auf eine bedenkenlose Übernahme irrationaler Propaganda vorbereitet. Wenn Sie daran interessiert sind, im zweiten Band der soziologischen Schriften findet sich in englischer Sprache diese Studie The Stars Down on Earth, auf der dann der deutsche Aufsatz Aberglaube aus zweiter Hand, der ebenfalls in den soziologischen Schriften enthalten ist, basiert. Also Aberglaube aus zweiter Hand, das ist die deutsche Zusammenfassung der Ergebnisse. Gegenüber der im Anschluss an die kritische Theorie Horkheimers und Adornos häufig formulierten Vorstellung von einem historischen Verfallsprozess, dem nicht von der frühbürgerlichen Öffentlichkeit zur vermittelten Kulturindustrie, ist indessen anzumerken, dass sich die Bedingungen für eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung verwandeln, aber keineswegs permanent verschlechtern. Die Produktivkraftentwicklung und hierbei insbesondere die Computerisierung der Produktion haben die Bedingungen für eine menschenfreundlichere Produktionsweise erheblich gesteigert, indem sie quantitativ die Reduktion der Arbeitszeit auf ein Minimum ermöglichen und qualitativ schwere, gesundheitsschädliche und abstumpfende Arbeiten überflüssig machen. Trotz der regressiven Tendenzen, die auf der Zweckrationalität der Produktionsform basieren, lassen sich auch egalisierende, emanzipatorische Wirkungen des veränderten Wirtschaftslebens ausmachen. In der Demokratieforschung, insbesondere bei den Erziehungswissenschaften Wolfgang Edelstam, werden sie mit den Postulaten der Selbstwirksamkeit, der Handlungskompetenzen, der Konfliktfähigkeit und der Partizipation reflektiert. Sobald sich gegenüber der traditionell strengen Hierarchie im Arbeitsprozess neuere, eher kollegiale Formen der Team- und Projektarbeit durchsetzen, entsprechen diese Erziehungsziele den veränderten Bedingungen und sind als echter Fortschritt der Demokratisierung des gesellschaftlichen Lebens anzusehen. Da diese neuen Arbeitsformen indessen oft bloß die fortbestehende Hierarchie verdecken und zudem bisher nur in Teilen des Arbeitslebens zur Anwendung kommen, sind ihrer pazifizierenden Wirkung enge Grenzen gesetzt. Immerhin können sie aber als Anreiz dienen, die Kompetenzen zur individuellen und kollektiven Selbstregulation zu fördern und so die subjektiven Voraussetzungen für künftige veränderte Produktionsverhältnisse zu schaffen. Ob Demokratie in Erziehung, in der Schule, wie sie in den von Edelstein betreuten Großprojekten modellhaft durchgeführt wird, ist vermag, autoritätsgebundenen Haltungen signifikant entgegenzuwirken, kann hier nicht entschieden werden. Das bedürfte sicher entsprechender Langzeitstudien. In jedem Fall sind, auch aus der Perspektive von Adornos Vorträgen in dem Sammelband Erziehung zur Mündigkeit gesehen, alle Ansätze im Bildungswesen begrüßenswert, die die Fähigkeit zur Selbstreflexion fördern, welche ja im autoritätsgebundenen Bewusstsein unterentwickelt ist. Wenn es den Menschen zumindest gelingt, den eigenen Hang zur autoritären Aggression, zur Machtverherrlichung und zur Projektion der eigenen Wünsche auf andere zu reflektieren, dann ist ein wichtiger Schritt getan, um zu verhindern, dass diese Neigungen sich zu einem faschistischen Syndrom verdichten. Auf die Dauer genügt es jedoch nicht, dass die Menschen sich als Subjekte fühlen, sie müssen qua gesellschaftliche Umstrukturierung zu Subjekten werden. Und was für die Einzelnen gilt, gilt auch für die Menschheit als Ganzes. Erst wenn sie zum Subjekt ihrer gesellschaftlichen Entwicklung geworden ist, zum Subjekt ihrer Geschichte geworden ist, kann Adornos reformulierte, kategorische Imperativ realisiert werden, dass Auschwitz nie wieder sei, nicht Ähnliches geschehen. Dazu ist es erforderlich, dass die in der bestehenden Gesellschaft vorherrschende Zweckrationalität, die den kapitalistischen Prinzipien des Tauschs und der Profitmaximierung entspricht, von einer selbstreflexiven Form der Vernunft abgelöst werden. Diesen Gedanken führt vor allem Max Horkheimer in seiner Kritik der instrumentellen Vernunft aus. Denn in der Reduktion von Vernunft auf Zweckrationalität ist jenes kalte, taxierende, manipulative Verhältnis zu den Mitmenschen angelegt, das deren Behandlung als Objekte begleitet und im Extremfall zur Beteiligung am fabrikmäßig organisierten Massenmord führt. Als Prototyp des manipulativen Typus gleich Horkheimer und Adorno Adolf Eichmann, der die Zugfahrtpläne nach Auschwitz ausarbeitete und dabei einen technokratischen Übereifer an den Tag legte, hinter dem sogar die politische Motivation zum Massenmord fast verschwand. Das Wort Zweckrationalität sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass von den in ihr Befangenen die Zwecke gerade unzureichend reflektiert, die Mittel zur Erreichung des blind vorgegebenen Zwecks hingegen verabsolutiert werden. Was für diesen Extremfall gilt, gilt indessen in abgeschwächter Form auch für das Alltagsleben in der demokratischen Gesellschaft auf dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Vom Kleinkindalter an werden die Menschen daran gewöhnt, die an sie herangetragenen Aufgaben zu erfüllen und viel zu wenig dazu motiviert, deren Sinnhaftigkeit zu reflektieren. Was in der frühkindlichen Erziehung mit Befehlen der Eltern beginnt, die ihren Kindern signalisieren, tu das, weil ich es will, setzt sich in der Schule mit dem Verbot, die Anordnungen der Lehrkräfte in Frage zu stellen, fort und bereitet so auch ein Arbeitsleben vor, das angesichts der immer weniger notwendigen Verausgabung von Arbeitskraft zunehmend durch Arbeiten geprägt ist, die in einer vernünftig eingerichteten Gesellschaft überflüssig werden. In dieser Art der Sozialisation manifestiert sich die allgemeine Problematik einer Form von Rationalität, die sich selbst zu zerstören droht. Wenn es ihr nicht gelingt, reflektiv zu werden, in dem Sinne, dass sie die Mittel nicht länger über die Zwecke stellt und dass sie auch ihre Grenzen, das der Vernunft nicht subsumierbare, akzeptiert. Die Selbstzerstörung der Vernunft, der zweckrationalen, der instrumentellen Vernunft, ist also sowohl auf der subjektiven als auch auf der objektiven Seite zu analysieren. Sie bringt einerseits diesen Typus des Technokraten hervor, der bereit ist, jede vorgegebene Aufgabe möglichst effizient durchzuführen und sei sie noch so inhuman. Und andererseits bringt sie auch eine Rebellion gegen die Vernunft als Ganze, gegen die Aufklärung, gegen die Zivilisation als Ganze hervor. Eine dumpfe Rebellion gegen die Vernunft. Auch das wird von Horkheimer in der Kritik der instrumentellen Vernunft ausgeführt und ist bei Adorno in den Symptomen bzw. also in den Typen des Rebellen und des Spinners vor allem. Zur bewussten Organisation des gesellschaftlichen Lebens, eine Organisation, die sich an den wahren Bedürfnissen der Menschen orientiert, anstatt davon abgekoppelten Mechanismen zu folgen, dazu bedürfte es eben diesem Selbstreflexivwerden der Vernunft. Im Zwangscharakter der subjektiven wie der objektiven Verfasstheit sind denen gegenüber die Wurzeln der autoritären Charakterstruktur zu sehen. Der Zwangsläufigkeit des gesellschaftlichen Geschehens und der Geschichte Adorno spricht deswegen auch von Naturgeschichte, weil sie eben nicht eine bewusst gestaltete Geschichte ist nach Maßgaben der Vernunft, sondern eine zwanghaft sich vollziehende. Diesen Zwangscharakter, diesen objektiven Zwangscharakter entspricht eben auf der subjektiven Seite eine Persönlichkeit, die nicht zur Reflexion ihrer eigenen Triebkräfte in der Lage ist. Horkheimer und Adorno wurde immer wieder vorgeworfen, dass sie sich mit ihrer Analyse in Aphorien verstrickten, die eine Begründung der postulierten Veränderung ins Reich der Utopie verwiesen. Insbesondere indem sie die totalitären Tendenzen der instrumentellen Vernunft herausstellten und so keine Perspektive auf ihr Reflexivwerden offen ließen. Diese Kritik geht meines Erachtens aber am Gehalt ihrer Texte vorbei. Denn in der bestimmten Negation der Gesellschaft und ihrer Form von Rationalität und Irrationalität zeigen sie bei aller Schärfe der Kritik auch auf, wie im kritisierten Bestehenden der Keim für seine Überwindung schon vorhanden ist. Neben den Tendenzen zur Steigerung von Herrschaft und damit des Destruktionspotenzials verweisen sie auch auf gegenläufige Tendenzen, eine Vermehrung des Wissens und der intellektuellen Fähigkeiten, die einmal nicht mehr bloß der Anpassung ans Bestehende, sondern dem Widerstand dagegen dienstbar gemacht werden können. Das heißt, die Vorstellung ist nicht die, dass diese totalitäre Tendenz von Vernunft und Aufklärung dergestalt fortschreitet, dass die emanzipatorischen Potenziale einfach verschwinden. Und das würde ja auf der subjektiven Seite heißen, dass es zwangsläufig zu einer solchen Charakterstruktur kommt, sondern Adorno geht auch noch in der negativen Dialektik davon aus, dass gleichzeitig auch das Potenzial, das gegenläufige Potenzial zur Überwindung und damit zur Befreiung anwächst. Gut, vielen Dank. Zunächst einige Fragen beantworten und dann sage ich etwa noch etwas zu möglichen Themen für Ihre Essays. Vielleicht könnten wir mit Fragen zum Charakterbild selbst beginnen, also zu den einzelnen Eigenschaften und zur Dynamik des autoritären Charakters und dann auch den Zusammenhang mit der Dialektik der Aufklärung. Ich habe ja jetzt eine Reihe von Aspekten genannt, die den autoritären Charakter prägen. Also eine Möglichkeit wäre, sich auf die empirischen Studien zu konzentrieren und da herauszuarbeiten, wie die Theorie vom autoritären Charakter entwickelt wurde. Also wenn Sie vielleicht auch Soziologie studieren, dann wäre es empfehlenswert, dass Sie dabei auch auf die Methoden eingehen, auf das Aufstellen von Hypothesen, wie kam es zu diesen Hypothesen, auf welcher Basis wurden die Variablen erstellt, welche Teilstudien gab es, dass Sie das einfach wiedergeben und dann aus heutiger Sicht analysieren und Sie werden sehen, diese Untersuchungsmethoden sind für die damalige Zeit durchaus sehr weit fortgeschritten und werden bis heute so oder ähnlich verwendet. Leider ist da oft sogar ein Rückschritt feststellbar, was die Reflexion der Befragungsmethoden betrifft. Also das wäre mehr so ein soziologischer Schwerpunkt, eben das unter dem Aspekt empirische Autoritarismusforschung zu betrachten. Eine andere Möglichkeit wäre es, den Schwerpunkt auf Antisemitismus oder auf Rassismus zu reden, also etwa diese Teilstufe zum Antisemitismus, dann natürlich auch auf die endgültige F-Skala zu beziehen, oder die Teilstudie über Ethnozentrismus und da die zentralen Inhalte herauszuarbeiten. Und da wäre es eben möglich, dass Sie das dann auch aktualisieren. Also beim Antisemitismus ging es dann darum, was auch in der letzten Woche schon angesprochen wurde, ein Antisemitismus nach Auschwitz oder gar gegen Auschwitz, der sekundäre Antisemitismus. Da könnten Sie dann eigene Überlegungen anknüpfen. Und beim Ethnozentrismus, damit ist insbesondere die Feindseligkeit gegenüber Schwarzen und Mexikanern in den USA gemeint. Bietet es sich natürlich dann auch an, eigene Überlegungen im Hinblick auf die heutige Situation in Österreich zu formulieren. Eine andere Möglichkeit wäre, ähnlich wie ich es jetzt in meinem Vortrag getan habe, diese Theorie des autoritären Charakters auf das zu beziehen, was Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung formulieren. Und da würde ich Ihnen allerdings dann raten, es nicht so umfassend anzulegen, wie ich es getan habe, sondern vielleicht sich auf bestimmte Aspekte zu konzentrieren. Also beispielsweise der autoritäre Charakter und der Zusammenhang mit der Zivilisationskritik in der Dialektik der Aufklärung. Oder eben speziell auf Antisemitismus bezogen, der autoritäre Charakter, die Studien zum autoritären Charakter und die Antisemitismus-Thesen, also dieser letzte Abschnitt der Dialektik der Aufklärung, in welchem Zusammenhang stehen sie, inwiefern ergänzen sie sich wechselseitig, wo gibt es eventuelle Widersprüche, ja, wo gibt es verschiedene Konzepte, Unterschiede zwischen den Studien, zwischen dem, was in den Studien formuliert wird, und dem, was in den Thesen über Antisemitismus formuliert wird. Damit habe ich ja noch genannt, diesen Band Erziehung zur Mündigkeit. Ja, auch das wäre eine Möglichkeit, auch falls Sie vielleicht noch erziehungswissenschaftlich interessiert sind oder Bildungsforschung betreiben. Man kann natürlich auch diese Theorie als Basis nehmen für pädagogische Überlegungen, ja, sei es nun schulisch oder auf Erwachsenenbildung oder auf Erziehung bezogen. Hier findet sich also einiges an Material in diesem Band Erziehung zur Mündigkeit, in dem Adornos Vorträge und auch Interviews und Gespräche von ihm gesammelt sind. Und da gibt es diesen Aufsatz Erziehung nach Auschwitz. Und es gibt eine Beziehung zur Mündigkeit in dem gleichnamigen Sammelband. Das wäre eben etwas praxisorientierter. Auch da würde ich Sie dann bitten, eigene Überlegungen anzuknüpfen. Ich habe deswegen hier auch einen Erziehungswissenschaftler genannt, denn diese Theorie kann und sollte auch als Basis dienen für eine veränderte Pädagogik, auch wenn Adorno nicht unmittelbar ein pädagogisches Konzept daraus entwickelt hat, aber er nennt doch zumindest einige Maßgaben für eine veränderte Sozialisation. Ja, und schließlich könnte man natürlich den autoritären Charakter auf andere Texte zur Faschismustheorie beziehen. Also wie gesagt, dieser letzte Teil der Dialektik der Aufklärung gehört dazu, aber auch Horkheimers gesammelte Vorträge und Reden, die in den Horkheimer-Schriften enthalten sind. Oder Sie nehmen einfach aus verschiedenen Texten, eben aus den bekannten Texten, Aufarbeitung der Vergangenheit von Adorno und so weiter, nehmen sich da einfach die Texte zur Faschismustheorie heraus und stellen dann den autoritären Charakter in diesen Kontext. Gibt es dazu Fragen zu diesen verschiedenen Möglichkeiten? Oder haben Sie eigene Ideen, eigene Vorschläge, die Ihnen einfallen? Das ist eine Frage zum Vortrag. Ja. Ich bin noch interessiert bezüglich des Mindestes-Tabus. Worin zeigt sich das genau und woher kommt das eigentlich? Das kommt nicht ganz klar. Ja, naja, ich habe das jetzt hier kurz gefasst, weil ja der Schwerpunkt auf dem autoritären Charakter liegen sollte. Aber Adorno und Horkheimer gehen davon aus, dass das bürgerliche Subjekt gegenüber der Natur, der äußeren und inneren Natur, verhärten muss, dass ein hohes Maß an Selbstbeherrschung gefordert wird, dass diese spontanen Regungen eben der Imitation oder des spontanen Ausdrucks von Gefühlen in der bürgerlichen Gesellschaft tabuiert wird. Ja, also es gibt dieses Tabu über mimetischen Verhaltensweisen, wie sie spontan von der menschlichen Natur hervorgebracht werden. Und im Nationalsozialismus ist nun sehr offensichtlich, dass eine andere Form von Mimesis entsteht, ja, die dadurch attraktiv wird, dass die Menschen eben unter diesem Mimesis-Tabu leiden. Also Mimesis, mimetische Praktiken im Sinn einer Mimesis, einer Angleichung an die Natur, finden sich einerseits in diesen Strukturen der Horde, der Fackelzüge, der Aufmärsche, ja, eben im faschistischen Rudel und so weiter, und andererseits ganz unmittelbar in der Imitation der Verfehlten. Ja, also etwa Goebbels wird jetzt, glaube ich, als Beispiel genannt, wie er Juden imitiert, diese Lust an der Imitation des Verhassten. Oder ich habe hier gesagt, eigentlich wird gar nicht so sehr die diskriminierte Minorität imitiert, als das Zerrbild von ihr. Ja, was nachgeahmt wird, sind ja nicht wirklich die Juden, sondern es ist das antisemitische Bild von ihnen. Ja, und in diesem begrenzten Bereich kann also dann Mimesis, diese Lust an der Mimesis, die Lust an der Nachahmung wieder zugelassen werden. Und das macht eben die Attraktivität dieser Art der Aufhebung des Mimesis-Tabus aus. Es geht dabei also schon auch um das Verhältnis zur Natur und im umfassenderen Sinne eben zur Spontanität im Menschen. Jetzt möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass Sie in der Ausarbeitung Ihrer Texte das Augenmerk auch auf die Begrifflichkeit legen sollten. Da wird Ihnen sicher auffallen, dass in den empirischen Studien eine andere Begrifflichkeit verwendet wird als in den philosophischen. Wenn Sie die Studien zum autoritären Charakter mit der Dialektik der Aufklärung vergleichen, werden Sie sehen, dass die Terminologie doch sehr unterschiedlich ist. Das hat natürlich heuristische Zwecke, ja, aber man sollte das durchaus auch reflektieren. Also beispielsweise diese Begriffe der Eigengruppe und der Fremdgruppe, die theoretisch eher unspezifisch sind. Die habe ich hier zwar verwendet, sie werden auch in den Studien verwendet, die sind aber natürlich nicht unproblematisch, ja, weil sie einfach sehr neutral sind. Die Fremdgruppe wird ja konstruiert, insbesondere von den Autoritären, als verhasste, bedrohliche, das heißt, sie wird von vornherein zu Diskriminierungszwecken konstruiert und sie ist historisch tradiert. Also dieser Begriff Gruppe ist, wie gesagt, so sehr beliebig, aber als Oberbegriff kann man ihn durchaus verwenden. Es geschieht aber vor allem in den empirischen Studien und nicht so sehr in philosophischer Hinsicht, da sollte man damit vorsichtig umgehen. Und bei den philosophischen Schriften ist es eben oft so, dass mit einem Begriff auch eine ganze Theorie herbeizitiert wird, implizit eben herbeizitiert wird, ohne dass das jeweils kenntlich gemacht wird. Also wenn Ihnen da ein Begriff auffällig erscheint, dann empfehle ich Ihnen, dem nachzugehen, denn oft ist es ein Begriff aus der marxischen Kritik der politischen Ökonomie. Marx wurde eben aus politischen Gründen dann meistens nicht beim Namen genannt, aber wenn so ein Begriff vorkommt wie Tauschgesellschaft oder so etwas, dann ist schon klar, was damit gemeint ist. Oder es handelt sich um Begriffe von Hegel und Kant. Da sollte man also etwas vorsichtig sein, dass man dann nicht naiv diese Begriffe verwendet, sondern auch ihren theoretischen Kontext mitdenkt. Mir erscheint es eben wirklich spannend, diese Studien zum autoritären Charakter im Zusammenhang dieser philosophischen und soziologischen Schriften zu sehen, weil ohne sie diese Theorie, diese psychologische Theorie, nicht ihren Gehalt wirklich entfalten kann. Es hatte einfach politische Gründe, warum in den Studien zum autoritären Charakter diese Gesellschaftskritik fast vollständig ausgegammelt wurde, ja, warum man sich so stark auf den psychologischen Aspekt konzentrierte. Es war einfach unter den gegebenen Verhältnissen damals in den USA nicht möglich, diese Zusammenhänge herzustellen. Das heißt, wir als Rezipienten müssen sie herstellen und dazu andere Texte von Horkheimer und Adorno heranziehen. Ja, es ist halt nicht so, dass es jetzt Schriften aus verschiedenen Stadien des Denkens von Horkheimer und Adorno wären, sondern es hatte ganz manifeste politische Gründe, warum in den Studien zum autoritären Charakter diese Aspekte, die ich hier genannt habe, eher unterberichtet oder eben, wie gesagt, sogar ausgegangen werden. Na gut, also wenn es keine weiteren Fragen gibt, wollte ich noch kurz was zum Tutorium sagen. Also wie gesagt, 18.30 Uhr, erster Stand Kommunikationszentrum. Wir haben auch wieder eingeladen, Stefan Schmidtmeier, der hat Diplomarbeit geschrieben über Psychoanalyse und kritische Theorie und wir versuchen ein bisschen, falls Grundbegriffe auch nicht klar sind, mal einzuführen, im grundlegenden Begriff der Psychoanalyse. Und dann wird es auch ziemlich viel Raum geben, um eben Fragen, die vielleicht später noch auftauchen, dann da zu diskutieren, zusammen mit Ihnen. Ja, genau, und wir haben auch ein paar Reader mit den letzten beiden, die Bitte, dass manche konnten zu den Journalzeiten nicht, dass wir ein paar mitnehmen. Ich würde auch die bitten, die zu den Journalzeiten nicht können, weil wir haben jetzt nur 4, 5 da, sie jetzt hier zu holen und die anderen einfach kurz abzuholen, weil wir produzieren ein bisschen kleinweise, weil ich kriege immer das Deckblatt drauf und das ist ein bisschen anstrengend. Aber es kommt alles mit der Zeit. Okay. Und wie ist das online mit dem Reader? Der Reader ist auf dem Blog, der jetzt auch befüllter ist, abrufbar. Aber nur mit Passwort. Das hieß, es wird in der Vorlesung gesagt, das Passwort. Stimmt, das Passwort ist quer zur Wirklichkeit, klein geschrieben, zusammen. Ja. Sonst noch organisatorische Fragen? Ja, gut, dann danke schön und bis zum nächsten Mal.